Wer hat's erfunden? Wo wurde sie zum ersten Mal serviert und verzehrt? Die Currywurst? Es gibt bekanntlich einen Urheberrechtsstreit zwischen Hamburg und Berlin, der jetzt aber in unserem Sendegebiet in Karlsruhe von den Bundesversoßungsrichtern amtlich entschieden wurde. Die Currywurst wurde heute vor 68 Jahren in Berlin erfunden und ab heute hält Julia Haungs die Patentrechte an ihrer Entstehungsgeschichte. Das Geheimnis liegt in der Soße. Das ahnte die Berlinerin Hertha Heuver schon, bevor sie die Currywurst überhaupt erfunden hatte. In ihrem Charlottenburger Kiosk in der Kaiser-Friedrich-Straße verkaufte sie vor allem Kartoffelpuffer und Fischwürste. Aber an diesem 4. September 1949 verirrte sich kaum ein Kunde zu ihr. Aus Langeweile begann die 36-Jährige zu experimentieren. In einem 250-Liter-Kübel rührte sie Tomatenmark mit ein paar Gewürzen an, darunter Paprika, Currypulver und Wustersoße. Diese Mischung goss Heuver warm über eine geschnittene Brühwurst und verkaufte das Ganze für 60 Pfennig. Die Geburtsstunde eines deutschen Klassikers. Gehst du in eine Stadt, was macht dich da satt? Ne Currywurst. Kommst du von der Schicht, was Schöneres gibt es nicht als wie Currywurst. Bald schon sprengte die Nachfrage die Kapazitäten der winzigen Bretterbude. Hertha Heuver zog in ein Ladengeschäft, stellte 19 Mitarbeiter ein und öffnete ihren Imbiss rund um die Uhr. Wegen des nahen Rotlichtviertels lag unter der Ladentheke stets eine Pistole. Über der Theke prangte der Schriftzug oft kopiert, nie erreicht. 1959 ließ sie ihre ketchupfreie Gewürzmischung unter dem Namen Chill-Up-Soße patentieren. Trotzdem gab es immer wieder Zweifel, ob Hertha Heuver wirklich als lupenreine Erfinderin der Currywurst gelten kann. So schrieb zum Beispiel der Schriftsteller Uwe Timm den neuartigen Imbiss einer Hamburgerin zu. In seiner Novelle Die Entdeckung der Currywurst von 1993 verewigte Timm diese Theorie. Ich kann mich entsinnen, dass ich mit einem Onkel, dass ich da 1947, als ich 7 Jahre alt war, die erste Currywurst in Hamburg gegessen habe. Das ist meine Erinnerung. Also denke ich, kann man daraus schließen, irgendwann 1947 muss diese Currywurst in Hamburg entdeckt worden sein, weil ich ganz genau weiß, ich bin damals mit dem zum Großneumarkt gegangen, zu einer Bude und da habe ich diese merkwürdige Currywurst gegessen. Und das ist ja wie so ein Initiationsritus. Auf dieser Erinnerung basierend kreierte Uwe Timm die Figur der Lena Brücker. Dass es sich hierbei um Fiktion handelt, ging in dem Urheberstreit zwischen Hamburg und Berlin irgendwann unter. Der damalige Innensenator Ronald Schill enthüllte gar eine Gedenktafel am Großneumarkt für Lena Brücker und machte aus der Romanheldin so eine reale Konkurrentin von Hertha Heuver. Die nahm solche Anfechtungen indes gelassen und sagte gerne: Ich habe das Patent und damit basta. Wer etwas anderes behauptet, der hat einen Stich. Heute ist Berlin unbestritten die Hauptstadt der Currywurst. Am Checkpoint Charlie hat sie seit 2009 sogar ihr eigenes Museum. Dieses bietet der Wurst in all ihren regionalen Ausprägungen ein Forum. Von der im Ruhrgebiet verbreiteten Volkswagenwurst mit betriebseigenem Gewürzketchup über die Hamburger Variante mit brauner, süßlicher Soße bis zum scharftomatigen Klassiker Berliner Art. Birgit Brelo, Gründungsdirektorin des Currywurstmuseums. Es gibt nicht die Currywurst, es gibt nur Lieblingswürste. Currywurst wird wirklich deutschlandweit in den Regionen komplett anders serviert und geliebt. Hier in Berlin stellt sich ja immer die Glaubensfrage mit Darm, ohne Darm. Dann gibt es auch die Rostbratwurst als Currywurstgrundlage. Es gibt die geräucherte Wurst als Currywurstgrundlage. Und auch die Soßen unterscheiden sich. 60 Jahre nach ihrer Erfindung hat es die Currywurst von der Pappschale bis in die Museumsvitrine geschafft. Auf der Straße dagegen hat sie ihren Spitzenrang verloren. Stand vor der legendären Kreuzberger Wurstbude Curry 36 zu jeder Tages- und Nachtzeit eine lange Schlange, so hat sich diese jetzt um 100 Meter verlagert, vor den Stand des Gemüsedöners. Da kann ich nur sagen, rettet die Currywurst!